Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Und mit dem Film der Woche starten wir auch gleich. Auf die Frage, ob Stephen Frears Royalist sei, antwortete der britische Filmemacher entschieden, nein, er sei Republikaner. Treffen wolle er die Royals bitte nicht, aber Filme über sie erzählen. 2006 machte er das bereits mit dem Film The Queen über Elisabeth II. Und jetzt folgt Victoria und Abdul, bei dem es um die Ur-Urgroßmutter der heutigen Queen, nämlich Victoria, und ihre Freundschaft zu ihrem indischen Diener geht. Judi Dench ist in der Hauptrolle zu sehen und unser Filmkritiker Hartwig Tegeler hat sich gefragt, was uns dieser Film über die Vergangenheit und die Gegenwart von Monarchie und Gesellschaft erzählt. Wir schreiben das Jahr 1887. 50 Jahre ist Queen Victoria im Amt. Das Festmahl zum Thronjubiläum choreografiert Stephen Frears grandios als komplexe Maschinerie der Nahrungszuführung und der Macht. Die 68-jährige Königin von England ist dabei offensichtlich eben dieser Macht leid. So sitzt sie da, während Heerscharen von Dienern den Heerscharen von Adligen an der gigantischen Tafel die Gänge auftragen. Wobei die Pointe darin liegt, dass Victoria die Speisen, von der Suppe bis zum Hauptgericht, in einer Affengeschwindigkeit in sich reinschaufelt, wohl wissend, dass die Teller abgetragen werden, sobald sie aufgegessen hat, egal wie weit die anderen sind. Eine grandiose Anfangsszene, wie gesagt, in einem Film, der sich aber rasend schnell in ein Feel-Good-Movie über die gute Herrscherin verabschiedet. Und zwar sobald der Titelgebende Abdul seinen ersten Auftritt hat. Ein Inder, der Victoria auf der Jubiläumsfeier eine wertvolle Münze übergeben soll, aber alle Etikette überspringt und die Queen, an sich strikt verboten, direkt anblickt. Der Beginn: Munchi? Ja, Munchi, mein Lehrer. Wir wünschen, dass Sie der Munchi der Königin werden. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen der Königin von England und ihrem indischen Lehrer, die historisch einigermaßen verbürgt ist. Ich möchte Indisch von Ihnen lernen. Als Kaiserin von Indien geht allein Urdu, die Sprache der Mogulen. Dass diese Freundschaft am Hof nicht wohl gelitten ist. Der Mann ist ein Schwindler durch und durch. Das liegt auf der Hand, aber die Königin bleibt stur. Er nutzt seine Stellung zu seinem eigenen Vorteil. Inwieweit unterscheidet ihn das von einem von euch? Was für eine menschlich reife Monarchin. Ist Victoria und Abdul damit ein Plädoyer für die aufrichtige freie Kommunikation der Kulturen in persona der britischen Monarchin und des dunkelhäutigen Inders aus der Kolonie? Oder ist Stephen Frears Film ein weiteres gefährliches Beispiel für britische Filmemacher, die den Kolonialismus weißwaschen? So schrieb der britische Independent. Wenn man den Klischee-Inder Abdul bei Regisseur Frears betrachtet, erledigt der in der Tat das Geschäft des Weißwaschens, um die alte Monarchin in den letzten Jahren ihres Lebens umso heller und vor allem menschlicher strahlen zu lassen. Die britische Barbarei des Kolonialismus, siehe dazu Richard Attenboroughs Film Gandhi von 1982, wird in Victoria und Abdul mittels des hohen Liedes auf das Miteinander von Ethnien und Klassen gnadenlos übertüncht. Der Filmemacher Michael Haneke hat einmal Wolfgang Petersens US-Präsidenten-Actionfilm Air Force One als übles Propagandamachwerk bezeichnet. So gut gemacht, dass die Zuschauer nicht einmal wissen, dass das ein politischer Film ist. Gleiches gilt für Stephen Frears Königinnenfilme, die Queen und jetzt Victoria und Abdul. Ihr Geschäft liegt in der Erschaffung des Herrschers auf der Leinwand als Mensch. Nach dem Motto, auch eine Monarchin wird alt, einsam. Victoria und Abdul steht für eine Verharmlosung der Monarchie mit den Mitteln des Kinokitsches, verkleidet in einem verlogenen Appell an Mitmenschlichkeit, wobei der indische Diener in diesem Film bei nüchternem Blick zum Stichwortgeber verkommt. Aber der Kolonialismus, der von der Kaiserin von Indien vom Buckingham-Palast aus gelenkt wird, wie soll so etwas schlecht sein bei einer so menschlichen Herrscherin? Das jubelt uns dieser Film unter. Über Helen Mirren, die Königinnen-Darstellerin in Stephen Frears Film The Queen, schrieb jemand: Jeder Blick von ihr ist königlich. Über Judi Dench in Victoria und Abdul könnte man genauso etwas sagen. Nur, was ist denn ein königlicher Blick? Und warum brauchen wir nach 1789 überhaupt noch Könige? Hartwig Tegeler über Victoria und Abdul, der neue Film von Stephen Frears. Am Donnerstag kommt er in die Kinos.